Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Die Abgeklärtheit, Reife und Ausgewogenheit im Titelstück, über eine ganze Plattenseite laufend, all diese Elemente zeigen uns eine Musikgruppe, der nicht nur die Symbiose von Rock und zeitgenössischer Musik gelungen ist, sondern bereits ein neuer Stil, der weit über diese Symbiose hinausgeht. Pink Floyd ist nicht länger nur eine Popband, die sich mit zeitgenössischen Musikelementen auseinandersetzt. Pink Floyd ist spätestens seit diesem Album die zeitgenössische Musikband schlechthin. Das Musikmagazin Sounds über eine Schallplatte, die eigentlich alles andere ist als Pop. Schwer zugänglich, hauptsächlich aus Klängen und Melodiehäppchen bestehend und keineswegs zum Mitsingen. Sogar die Musiker und Komponisten dieser Platte selbst, Gitarrist David Gilmour, Schlagzeuger Nick Mason, Bassist Roger Waters und Keyboarder Rick White, zählen sie zu dem Schlechtesten, was sie je gemacht haben. Und dennoch, das Stück Atom Heart Mother, ursprünglich The Amazing Pudding, also der fantastische Pudding, beinhaltet alles, was die Band Pink Floyd weltberühmt machen sollte. Ich hab die halt geknackt irgendwann. Am Anfang war das auch so, was ist denn, komm da nicht, das ist ja irre, wenn dann diese Chöre kommen. Aber mittlerweile, wenn so ein Stück mal öfter gehört hast, dann weißt du halt, was jetzt kommt. Und dann ist es wie so ein Ohrwurm eigentlich. Du weißt, was kommt und es ist da. Josef Winkler, Musikjournalist und Pink Floyd-Fan, weiß, was er von einer typischen Pink Floyd-Platte erwartet. Erstens die Länge der Songs. Pink Floyd gelten zu Recht als der Prototyp einer Albumband. Lieder, die über eine ganze Schallplattenseite reichen, sind seit Atom Heart Mother Programm. Während viele ihrer Zeitgenossen Single-Auskopplungen ihrer Platten en masse veröffentlichen, bringen Pink Floyd in ihrem Heimatland England nach 1968, also nach der Veröffentlichung ihrer zweiten Platte, bis 1979 keine Single mehr heraus. Das Lied, das dieses selbstverhängte Embargo brechen soll, ist Another Brick in the Wall, die Hymne aller Schüler weltweit. Ebenfalls zentral für das Floydsche Universum, der Sound. Von Anfang an liegt ein Hauptinteresse der Musiker auf der Erforschung von Klängen. Das beginnt beim exzessiven Einsatz von Hall und anderen Effektgeräten, setzt sich fort in Spielereien mit Geräuschen und geht bis zur ausgiebigen Verwendung von Synthesizern und Loops. Wie hier in einem Stück der Platte The Dark Side of the Moon von 1973. Pink Floyd, die Pioniere der elektronischen Musik. Schon seit ihren Anfangstagen als Houseband des Undergrounds, Mitte der 60er Jahre, würzen Pink Floyd ihre Musik mit Geräuschen. Oft bekamen sie ein Stückchen mehr Gage als ihre Konkurrenten, weil sie neben ihrer einzigartigen Lightshow auch als einzige Band eine eigene Quadrophonieanlage mitbrachten. Während aus den beiden vorderen Lautsprechern die Musik erklang, erfüllten die hinter dem Publikum stehenden Lautsprecher den Raum mit dem Summen von Bienen, dem Blöken von Schafen oder dem Muhen von Kühen. Das Paradebeispiel dafür ist das Schlussstück der Atom Heart Mother Platte. Während die Band Musik macht, bereitet der Roadie Alan Stiles in Alan's Psychedelic Breakfast sein Frühstück. Alan's Psychedelic Breakfast auf der anderen Seite war auch eine grandiose Idee. Ein Gasherd ploppt, ein Wasserkessel pfeift. Das funktioniert auf Platte eher nicht, war live aber ein großer Spaß. So der Floyd-Schlagzeuger Nick Mason in einem Interview. Eine weitere und wohl unumgängliche Zutat für das klassische Pink Floyd-Erlebnis, das Geheimnisvolle. Das beginnt mit Songtiteln wie Atom Heart Mother. Roger Waters, der Texter der Band, hat diesen Titel aus einem Zeitungsbericht über eine schwangere Frau, die einen atombatteriebetriebenen Herzschrittmacher trug. Zu dem geheimnisvollen Eindruck trägt auch das Plattencover bei. Eine CD ist nur die halbe Show. Und ein MP3-File auf der Computerfestplatte oder dem iPod geht gar nicht. So Josef Winkler. Wenn du ein Plattencover hast, wo einfach eine Kuh drauf ist und da steht sonst nichts, dann hörst du auch die Musik anders an. Die haben das schon gecheckt, wie man durch Verknappung von Informationen das Ganze noch viel interessanter macht und einfach der Mythos ist da schon eingebaut dann. Überhaupt die legendären Schallplattencover. The Wall von 1979. Eine Doppel-LP, die komplett weiß ist. Wen erinnert das nicht an das berühmte weiße Album der Beatles? Doch das große weiße Nichts ist mit Linien unterteilt. Dadurch entsteht die Vorstellung einer Mauer. Oder Animals von 1977. Lediglich ein Bild des Battersea-Kraftwerks südlich von London. Durch die zwei riesigen Schornsteine fliegt ein übergroßes Schwein. Darüber prangt nur der Titel der Platte. Animals. Sonst nichts. Zum Mythos von Pink Floyd zählen auch ihre oft unverständlichen Titel. Und wer oder was ist Floyd? Und warum ist er bzw. es Pink? Die Antwort ist einfach. Der Bandname Pink Floyd setzt sich zusammen aus den Vornamen zweier Bluesmusiker. Pink Anderson und Floyd Council. Es waren die Lieblingsbluesmusiker von ihrem Gitarristen Syd Barrett. Und damit sind wir beim nächsten und vielleicht größten Mythos. Syd Barrett, Gitarrist, Sänger, Komponist und treibende Kraft der Anfangszeit. Syd Barrett gilt in der Rockmusik als das Paradebeispiel eines Musikers, bei dem Genie und Wahnsinn näher zusammenfallen als bei irgendeinem anderen. Die unkonventionellen Harmonien und Melodien seiner Songs, gepaart mit einfallsreichen Texten, machten ihn nicht nur unter Songschreibern zu einem großen Vorbild. Syd Barrett war außerdem musikalisch einer der ersten, der mit extremem Hall und einer verstimmten Gitarre experimentierte und somit Einfluss auf Heerscharen von Gitarristen bis in die heutige Zeit ausübt. Allerdings nahm Syd Barrett auch zu viel Drogen. Acid und LSD waren damals das Nonplusultra. Zusammen mit einer ohnehin schon extravaganten Psyche katapultierte das seine Kreativität und sein Spiel in Gegenden, die nicht nur dem Publikum verschlossen blieben. Auch seine Bandgenossen kamen damit nicht klar. Nick Mason über ein Konzert Mitte 1967. Syd verstimmte seine Gitarre andauernd während eines Stücks. Er schlug die Saiten und verstimmte sie. Was heute modern ist, einer Band aber Schwierigkeiten bereitet, sich untereinander irgendwie in Beziehung zu setzen. Die Band hatte zu diesem Zeitpunkt gerade ihr erstes Album veröffentlicht und war auf dem besten Weg, ein größeres Publikum zu erreichen. Bis dahin galt sie lediglich als die Lieblingsband des Underground. Das machte sie zwar einerseits zu Kult, andererseits war ihr Wirkungsgebiet auch sehr eingeschränkt. Denn die Musiker wollten mehr werden als nur eine Underground-Band. Und nun, nach ihrer ersten Platte, als es die Möglichkeit gab, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, hatte ihr Frontmann Barrett einfach keine Lust mehr. Er erschien unpünktlich zu Auftritten und er spielte, wenn er überhaupt spielte, auch nicht das, was ausgemacht war. David Gilmour, ein alter Freund Barretts, musste immer wieder bei Konzerten aushelfen. Bis am 6. April 1968 Syd Barrett die Band verließ, in der Versenkung verschwand und damit endgültig zum Mythos von Genie und Wahnsinn wurde. In den nächsten Jahren orientierte Pink Floyd sich langsam um. Die langen Improvisationen, für die ihre Konzerte berühmt-berüchtigt waren, wurden mit klar strukturierten und eingängigeren Harmonien verbunden. Musikalisch waren dafür hauptsächlich der Keyboarder Rick White und der neue Gitarrist David Gilmour verantwortlich. Gilmour besaß zudem noch eine sehr schöne Stimme, was ihn allmählich zum tonangebenden Sänger der Band machte. Doch für das Konzept der Band und ihre Texte kristallisierte sich immer mehr eine Führungspersönlichkeit heraus. Roger Waters. Als Höhepunkt dieser Phase, die Fans auch gern als die klassische Pink Floyd-Phase beschreiben, zählt die 1973 erschienene Platte The Dark Side of the Moon, die den absoluten Durchbruch für die Band brachte. Nick Mason. Bis Dark Side of the Moon waren wir Underground. Bis dahin galten wir als intellektuellen Rock'n'Roll. Dieser Erfolg aber markierte für uns den Wendepunkt. Die Platte gelangte sofort in die amerikanischen Billboard-Charts und verließ diese erst wieder 15 Jahre später. Ein Rekord, von dem kein Musiker je auch nur zu träumen wagte. Nick Mason. Dark Side of the Moon war ein Phänomen. Es war nicht nur gut, es kam auch zur rechten Zeit am rechten Ort. Die Platte, deren glasklare Aufnahmen mit einem Grammy geehrt wurden, galt lange als Referenzplatte, um die Qualität der damals neu aufkommenden Hi-Fi-Anlagen zu testen. Wohl mit ein Grund, warum die Platte so oft verkauft wurde. Josef Winkler. Wenn man sich die Dark Side of the Moon anhört, auflegt, dann stöpselt man sich so ein in einen Ozean, also ein ozeanisches Gefühl. Quasi, dass du weißt, einmal, wenn ich die Platten auflege, läuft die gerade irgendwo auf der Welt auf 70.000 wahrscheinlich anderen Plattenspielern gerade. Und du hast was, wo du weißt, da bin ich mit einem Teil der Menschheit verbunden. Und das hat irgendwie ein schönes Gefühl. Dabei ist das Thema des Albums alles andere als die Harmonie der Welt. Nein, das Symbol des aufkommenden Hi-Fi-Zeitalters ist gleichzeitig die berühmteste Kritik an der Plattenindustrie und ihrem Kommerz. Ein Widerspruch, mit dem auch die Musiker zurechtkommen mussten. Nick Mason? Bei diesem Album sollte es um den Stress gehen, die Zwänge des Lebens und was falsch daran ist oder was uns antreibt. Wir notierten auf ein Blatt Papier verschiedene Themen, die wir ansprechen wollten. Damit begann die Arbeit. Die textliche Ausarbeitung dieser Zwänge übernahm ausnahmslos Roger Waters, der als einziges Bandmitglied auch nach dem Millionenseller immer noch in einem kleinen Reihenhaus in einem proletarischen Stadtviertel Londons wohnen blieb. Ich bin besessen von der Wahrheit und wie die sinnlose Jagd nach materiellen Dingen uns abbringt vom Pfad zu einem Verständnis von uns selbst, der anderen und des Universums, das das Menschenleben erträglicher macht für alle. Darum geht es auf Dark Side of the Moon und auf den meisten meiner Platten. So Roger Waters in einem Interview mit der Washington Post 1992. Und tatsächlich, die folgenden Platten der Floyd sollten immer stärker von Roger Waters und dessen Unzufriedenheit mit den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen geprägt sein. Das war, glaube ich, schon so ein Roger Waters-Ding bereits. So wie es dann auch Roger Waters-Idee, in Anführungszeichen, war, nach dem unerwarteten Erfolg von Dark Side of the Moon, jetzt ein Album einzuspielen, wo nur mit Haushaltsgeräten musiziert wird. Weil wir können doch jetzt nicht mit so einem quasi Space-Rock-Erfolg einfach wieder so eine Platte nochmal nachlegen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Die haben dann schon Stadien spielen müssen und dann daheim im Studio hätte der Herr Waters gerne gehabt, dass die an Weggummis rumzupfen. Das hat nicht so gezündet. Bereits zu dieser Zeit begann sich die Gruppe Pink Floyd in zwei Lager zu spalten. Auf der einen Seite stand der Wunsch nach schönen Harmonien, Klängen und Melodien. Für diese musikalische Seite traten der Keyboarder Rick Wright und vor allem der Gitarrist David Gilmour ein. Auf der anderen Seite stand Roger Waters mit seinen sozialkritischen Texten und den konzeptuellen Überlegungen zu Themen-LPs. Ihre großartigsten Aufnahmen machte die Gruppe, als sich beides noch die Waage hielt. Dafür stehen streng genommen nur die beiden Platten The Dark Side of the Moon und Wish You Were Here. Diese zweite Platte handelt von so etwas wie Abwesenheit, verkörpert durch Pink Floyds ehemaligen Frontmann Syd Barrett. Mit Liedern wie Shine On You Crazy Diamond, das den Rahmen für die gesamte Platte bildet, setzten sie dem Mythos Barrett einen Gedenkstein für alle Zeiten. So erfolgreich diese Platte auch war, die Band fühlte sich nach dem Riesenerfolg ausgelaugt. Deswegen vielleicht auch im Titellied Wish You Were Here der Ruf nach dem verrückt kreativen Syd Barrett? Eines ist sicher, auf dem wirtschaftlichen Höhepunkt der Band begann ihr Zusammenhalt zu bröckeln. Roger Waters rückblickend auf diese Zeit. Es gab dieses gemeinschaftliche Arbeiten bis einschließlich Dark Side of the Moon. Danach nicht mehr. Was wir erreicht haben, erreichten wir gemeinsam. Zusammengeblieben sind wir aus einem einzigen Grund. Angst und Habgier. Der Waters ist ja Sozialist. einfach ein Linker, der sich selber zerfleischt hat mit der Situation, dass er eigentlich von seinem Spirit her, war er eigentlich in der Punk-Bewegung viel besser aufgehoben gewesen. War aber dann, als Punk gekommen ist, ein fettarschiger, millionenschwerer Stadion-Rockstar. Das hat schon an dem gezerrt. Und es geht in einem Pink Floyd-Song nie darum, wie gut sich das jetzt da gerade anfühlt. Und geschweige denn, jetzt rauchen wir noch einen und dann legen wir uns an den Strand oder irgendwie. Das geht immer um entweder Existenzialismus und das Leben, der Tod. Oder es geht um Krieg und Kriegstreiber und Anprangern und eben dann The Wall, Isolation und es geht um irgendwelche tiefen psychologischen Themen. Dabei hätten es Pink Floyd zu dieser Zeit wirklich einfach nur laufen lassen können. Sie hatten endlich geschafft, was sie wollten. Sie waren nicht mehr die Hausband des Underground, sondern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Und füllten riesige Stadien, nicht mehr nur kleine Londoner Underground-Clubs wie das UFO. Die neueste Produktion, Animals, verschaffte ihnen bereits wenige Tage nach ihrem Erscheinen eine goldene Schallplatte. Und kurz darauf schneite es Platin. Doch die nachfolgende Tournee durch die größten Stadien der Welt machte Roger Waters, der sich immer mehr als der Boss der Band durchzusetzen begann, zunehmend unzufriedener. Aus diesem Gefühl entstammt die Idee zu einem Mammutprojekt, der Rockoper The Wall. Die Idee zu The Wall entstand aus den Tourneen, den Rockshows der letzten 10 Jahre. Besonders 1975 und 1977 sind wir vor sehr großem Publikum aufgetreten. Zum Teil ist das unser Stammpublikum gewesen, das uns sehen wollte. Die meisten aber kamen auf ein Bier in die großen Stadien. Ein verstörendes Erlebnis, diese Shows. Ich konnte die Mauer zwischen uns und unserem Publikum mit Händen greifen. Das Album sollte meine Eindrücke wiedergeben. The Wall, die Geschichte eines Musikers, der sich immer mehr in sich zurückzieht und eine Schutzmauer um sich herum baut, wurde gleichzeitig als Platte, Film und Liveshow konzipiert. Und damit eigentlich zu dem, was es anprangern sollte. Kommerzialität und Gigantismus. Die Shows waren so aufwendig, dass sie nur in wenigen ausgewählten Aufführungsorten gespielt werden konnten. Zentrale Requisiten dabei waren Mauersteine aus schwerer Pappe, die zusammen eine Mauer ergaben, die rund 50 Meter breit und nahezu 11 Meter hoch war. Während der Monstershow bauten zahlreiche Roadies diese Mauer auf, hinter der die 4 Floyd-Musiker langsam verschwanden. Überlebensgroße Puppen, die das Leben des Musikers Pink prägten, tauchten davor auf. Die vereinnahmende Mutter, die untreue Freundin und, nicht zuletzt, der überstrenge Lehrer. Mit der Geschichte des Pink hat sich Roger Waters sein eigenes Trauma von der Seele geschrieben. Für ihn zählte zu dieser Zeit nur noch eines, die Platte, der Film und die Shows zu The Wall. Wer da nicht mitkam, blieb auf der Strecke. Einer war der Keyboarder Rick Wright. Stillschweigend wurde während des Wall-Tumults festgesetzt, dass Wright kein Mitglied der Band mehr war, sondern lediglich Angestellter. Roger Waters. Rick stand auf der Lohnliste. Er schien zufrieden damit, wir waren zufrieden damit. Und das war's. Vielleicht war er auch nicht zufrieden. Jedenfalls wurde das nicht diskutiert. Mehr noch als The Wall wurde die folgende Platte zu einem Alleingang von Roger Waters. Bezeichnenderweise hieß sie The Final Cut, denn sie wurde das letzte gemeinsame Album der Floyd. Danach kam es zum Bruch, aus dem 2 verbitterte und stark verfeindete Lager hervorgingen. Auf der einen Seite Rick Wright, Nick Mason und allen voran David Gilmour, der nun Mr. Pink Floyd wurde. Und auf der anderen Seite Roger Waters. Wir stritten uns seit 1974 verflixt noch eins. Das war zu lange. Irgendwann musst du eingestehen, dass das so nicht geht und der Punkt gekommen ist, wo man sich trennen muss. Doch Roger Waters, der dachte, wenn er, der kreative Kopf der Band, gehen würde, so würde Pink Floyd nicht mehr weiter existieren, hatte sich geirrt. David Gilmour nahm Rick Wright erneut mit ins Boot. Und zusammen mit Nick Mason veröffentlichten sie 1987 das erste Pink Floyd-Album der nächsten und wohl letzten Pink Floyd-Phase. Pink Floyd wurde zu dem, was Roger Waters nie wollte, wohin er aber den Weg geebnet hatte, zu einer Stadion-Rockband, deren Konzerte wohl das bombastischste waren, das ein einzelner Rockfan je gesehen hat. Allein die Soundanlage füllte über 50 LKWs, ganz zu schweigen von der Lightshow, deren Lasereffekte an den Krieg der Welten gemahnte. Doch 1990 zeigte Roger Waters seinen ehemaligen Mitstreitern noch einmal, was Gigantismus wirklich ist. Er organisierte ein Konzert, das in die Geschichte eingehen sollte. Am 21. Juli 1990 erlebten Hunderttausende Zuschauer und mehrere Millionen Fernsehzuschauer der Live-Übertragung, wie die künstliche Mauer der The Wall Shows am Ost-West-Grenzstreifen am Berliner Potsdamer Platz aufgebaut und wieder niedergerissen wurde. Die Weltgeschichte spielte Roger Waters in die Hände. Seine Rockoper, die ja eigentlich ein ganz persönliches, biografisches Werk war, bekam durch die politischen Entwicklungen in Europa eine ganz neue Auslegung. Mit dem Zusammenbruch der Mauer wurden die beiden Teile Deutschlands wieder vereinigt. Allein auf eine Wiedervereinigung der Pink Floyd wartet die Welt vergebens. Am 15. September 2008 stirbt Rick Wright. 2 Jahre vorher, am 7. Juli 2006, der Crazy Diamond Syd Barrett. Als sie 1 Jahr vorher, am 2. Juli 2005, zugunsten von Live Aid nochmals zusammen auf der Bühne standen, spielten sie Wish You Were Here, während im Hintergrund ein großes Porträt von Syd Barrett projiziert wurde. Wohl der letzte Auftritt des Mythos.